Schicksal. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schicksal. Nun pflück ich jene herbe Frucht, die noch an den Gesträuchen dauert, wenn sie der Herbstreif überschauert und die in ihrer starren Hülle verschlossen hält die Samenfülle, doch die der Wandrer nicht mehr sucht. Der Blume Lebenssitz und Kern trug sie im Sommerglanz der Heide, die Blütenkrone und Geschmeide daran wie schimmernde Opale. Der Sommer schwand, es platzt die Schale, der Wind trägt ihren Samen fern. Es reift zu einer fremden Saat, der Keim vom Blütenschoß gerissen, versenkt, verscharrt im Ungewissen, wie die Gewalten sich verkehren, die in den Lebenstiefen gären, zu fremdem Sinn und fremder Tat. Aus dunklem Grund wächst mir ein Los, gehegt, genährt an meinem Herzen, gereift in Wunden und in Schmerzen, ehedem empfangen in Bedrängnis, bereitet sich mir ein Verhängnis, die raue Frucht aus meinem Schoß. Ende von Schicksal.